Radio läuft Musik von morgen. Und wer Geburtstag hat, der schießt sich ins Bein. Es ist egal, alles was klar war, ist trüb gestorben. Und Captain Future springt vor Schreck in den Rhein. Es ist egal, man hat die Reste zum Mond geschossen, von dem man sagt, dass es ihn gar nicht mehr gibt. Es ist egal, man lässt die Fenster und Türen weit offen, man hat bemerkt, dass es hier nicht mehr gut riecht. Etwas blass im Gesicht, ist das schlimm? Glaube nicht, Dinge schnell, eher rasch und dieses Tempo verwirrt mich. Die dicke Frau spitzt den Mund zum Küssen, sie wagt den Handstand und verdreht sich den Arm. Es ist egal, man hat sie gleich über Bord geschmissen und Captain Future passt hier nichts in den Kram. Es ist egal, ein Satellit zeigt die Welt von oben, von der man sagt, dass es sie gar nicht mehr gibt. Es ist egal, die Diskussion wird auf morgen verschoben. Es ist doch klar, hier wird grad zu viel geliebt. Wie viel sind's? 1000 Mann und sie kommen mit der Bahn. Die ist schnell wie der Blitz und dieses Tempo verwirrt mich. Es juckt wie verrückt, wie beim Frühstück erstickt. Zunächst rot, dann sehr blau und dieses Farbspiel verwirrt mich. Der Tag schon in Sicht, wird er warm? Eher nicht. Und wer schleicht? Nein, er kriecht und dieses Tempo verwirrt mich. Wer tut? Ich allein. Ist das klug? Kann schon sein. Wird es grün? Ja und wie? Und dieses Farbspiel verwirrt mich.